Deutschlandfunk. Das Feature. Ein Fichtenbaum steht einsam im Norden auf kahler Höhe. Ihn schläfert, mit weißer Decke umhüllen ihn Eis und Schnee. Er träumt von einer Palme, die fern im Morgenland einsam und schweigend trauert auf brennender Felsenwand. Der Mann, der dieses Heine-Gedicht rezitiert, heißt Eisbein. Karl Eisbein. Und ist der ehemalige Gartendenkmalpfleger von Park Babelsberg. Einer vor Potsdam auf sprödem märkischen Sand kunstvoll angelegten Parklandschaft. Das Schwarze Meer ist oben auf dem Berg. Mit Karl Eisbein durch Park Babelsberg. Ein Feature von Heike Tauch. Unbedingt müsse ich Karl Eisbein kennenlernen, lag mir seit langem meine Freundin in den Ohren. Denn der Mann mit dem ungemein berlinischen Namen sei eine Bibliothek an Wissen. Fast 40 Jahre sei er im Park tätig gewesen. Fast 2 Jahrzehnte vor, fast 2 Jahrzehnte nach der Wende. Ihm sei es wesentlich zu verdanken, dass der Park heute wieder in seiner ursprünglichen Schönheit den nach Erholung suchenden Spaziergängern zur Verfügung stünde. Nichts habe Eisbein aufgeschrieben. Sein Archiv sei sein Gedächtnis. Nur dort lägen die Dokumente über eine Zeit gewaltiger Umbrüche. Park Babelsberg. Vom landschaftsgärtnerischen Kunstwerk über tödliches DDR-Grenzgebiet zum einzigartigen Weltkulturerbe. Und so bin ich mit Eisbein, dessen harte, kräftige Hände bereits bei der Begrüßung Bände sprechen, an einem sonnigen Morgen am kleinen Schloss des Parks verabredet. Hier im ersten Stock, mit Blick auf die Havel, bezog Eisbein, der übrigens kein Berliner ist, vor Jahrzehnten seine Dienstwohnung. Sie lag bis 1989 im Grenzgebiet. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal hier den Weg hoch. Dinge zu beschreiben, die man sehen kann, ist natürlich nicht so einfach. Mit feiner Selbstironie hatte er mich vor sich gewarnt. Er könne nicht erzählen. Brauche er auch nicht, hatte ich erwidert. Ein Gartendenkmalpfleger sei schließlich kein homme de lettres, sondern ein homme de l'arbre. Seine Sprache ist nun mal der Park, sind Blicke und Bäume, sind Sträucher, Seen, Bäche und kunstvoll in Miniatur angelegte Meere. Aber aufgenommen mit Mikrofon werden seine Beobachtungen zu einem Dokument und erzählen von den Schichten und Geschichten dieses Fleckens Erde. Unser Spaziergang beginnt auf einem schönen, schmalen, sich ruhig dahinschlängelnden Weg. Diesen Gedanken habe ich kaum zu Ende gedacht, als ich bereits von Eisbein erfahre, dass der Weg sich schlängelt, sei ein Trugschluss. Genau genommen ist er gerade. Und bevor ich meine Wahrnehmung daraufhin schärfen kann, sprudeln wie Kaskaden die Sätze aus Eisbein heraus über die Kunst von Wegführungen, Kurvenverläufen, über Kunstlinien und Naturlinien und wie sie ineinander und unmerklich in einen Landschaftspark übergehen und von welch grandioser Wirkung sie seien. Meine erste kleine Lektion in puncto den Park sehen lernen. Und das vergleiche ich immer mit einer Kaffeetasse. Wann sieht man je, dass mit einer Kaffeetasse rund ist? Nur wenn man senkrecht von oben mit einem Auge drauf guckt. Sonst ist er immer oval. Und das ist die Projektion. Man sieht Dinge anders, als sie sind. Und das ist, ja, wie also sieht Eisbein den Park? Seine von Menschen gestaltete Natur? Und vor allem, was sagen ihm, dem Gartendenkmalpfleger, dem Restaurator, Steine oder Sandanhäufungen? Was sagen ihm Überwallungen, das heißt die selbsttätige Wundheilung von beschnittenen oder verletzten Bäumen? Oder was Kandelaber, der Beschnitt derselben. Wie vermag er dadurch die ursprünglichen Ideen der Gartenarchitekten oder, wie Edgar Allan Poe sie nannte, der Gartenpoeten zu erkennen? Immerhin waren im Park Babelsberg die Großmeister der deutschen Landschaftsarchitektur am Werk. Peter Joseph Lenné, der katholische Hofbeamte, und nachdem er etwas unglücklich nach einigen Jahren Arbeit entlassen worden war, Hermann von Pückler-Muskau. Pückler, der Exzentriker. Pückler, ein in den Fürstenstand erhobener. Einer, der sich von Prinzessin Augusta, der späteren Kaiserin, absolut freie Hand ausbat und sich nicht vorschreiben ließ, wie er was im Park zu machen habe. Die künstlerische Handschrift dieser Gartenpoeten aus dem 19. Jahrhundert wiederzufinden, das war von 1972 bis 2008 die Aufgabe von Karl Eisbein. Es ging also um die Rekonstruktion eines Kunstwerks in der Größe von ungefähr 120 Hektar. Man muss ja davon ausgehen, dass erstmal das ganze Gelände von einem Künstler gestaltet worden ist, also wie eine Kanne. Ja, und mit den Tüllen, mit den ganzen Bauch und sonst allen Dingen. Und davon ausgehend guckt man dann erstmal, was ist original, was hat der Künstler nicht angefasst. Das kann man Wir stehen auf einer kleinen Anhöhe, nahe des noch von Lenné breit und großzügig angelegten Uferwegs, der den ganzen Babelsberg umrundet, blicken auf das im Morgenlicht glitzernde Wasser der Havel und die Kliniker Brücke. In dieser frühen Morgenstunde ist kaum ein Boot unterwegs. Und selbst die von Fürst Pückler geschaffene Fontäne in Ufernähe schläft noch. Erst ab 10 wird sie angestellt. Alles ist friedlich. Wir Gartendenkmalpfleger, wir graben bis zur alten Originalschicht. Und dann haben wir den Anhalt für die Nachbarhöhen und graben die dann ab. Und dann geht man eigentlich, na, sagen wir, großtechnisch, also mit Maschinen, auf eine Überdeckung von mindestens 10 cm. Der Rest wird dann per Hand gemacht. Und dadurch wird das Relief eben nicht zerstört und man arbeitet sich dann bis zu der silbergrauen Verfärbung und dann ist Schluss. Ja. Diese Arbeitsweise ist dort möglich, wo Verwitterung das Kunstwerk angegriffen hat. Den sanften Hügel aber, auf dem wir hier so selbstverständlich stehen und den Blick genießen, gab es gar nicht mehr. Er lag im Grenzgebiet der DDR. Planierraupen hatten ihn und seine Umgebung plattgewalzt. Und nicht nur das. Es ist so, wie wenn eine Kaffeekanne zerschlagen wird und man restauriert, sagen wir mal, mit Gips irgendwie das fehlende Stück. So wird das Gelände dann auch angepasst. Ja, man muss einen Blick haben für das gesamte zusammenhängende Gelände und, ja, und dann das dann wieder zusammenfügen. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich der Babelsberg im Besitz der Hohenzollern. Karl Friedrich Schinkel erhielt 1833 den Auftrag, ein Schloss zu planen. Selbstverständlich im englisch-gotischen Stil, der damals en vogue war. Und Peter Joseph Lenné, als Gartenpoet, sein kongenialer Gegenpart, sollte einen englischen Landschaftsgarten anlegen. Doch beides stand unter keinem glücklichen Stern. Während Schinkel sein Schloss durch immer neue Veränderungswünsche seiner adligen Auftraggeber am Ende so verunstaltet fand, dass er es nicht einmal in das Verzeichnis seiner Werke aufnahm, wurde Lenné, dem allzu viele Anpflanzungen verdorrten, 1842 durch seinen ärgsten Rivalen Fürst Pückler-Muskau ersetzt. Die Vorbilder sind in England, wobei der deutsche Landschaftsgarten Pücklers und Lennés doch eine Weiterentwicklung ist. Wir haben sehr viel mehr Wege, als die Engländer haben und ja, naja, vielleicht ist auch manches etwas kopfwirr, sicher. Nach dem Tod Wilhelm I. 1888 verwaisten Schloss und Park. Und nach dem Ende der Monarchie und der Enteignung der Hohenzollern Anfang des 20. Jahrhunderts verwahrlosten sie vollends. Dann tobte der Zweite Weltkrieg darüber hinweg, bevor die nächste Diktatur erneut die Erde gründlich durchwühlte und auf ihr recht eigenwillige Gebäude errichten ließ, wie die Walter-Ulbricht-Akademie der Staats- und Rechtswissenschaften oder ein Zentrum für maritime Ausbildung. Auch die GST, eine paramilitärische Organisation, durfte den Park als Übungsgelände nutzen und Schauspieler der ostdeutschen Filmgesellschaft DEFA beritten ihn auf volkseigenen Pferden. Hemmungslos, wie Eisbein sich erinnert. Also es ist alles märkischer Sand. kann man ja wegpusten. Und wenn da ständig so ein Steilhang Pferde runterreiten, dann bleibt es nicht aus, dass der dann ins Rutschen kommt. Und dann, ja, früher ist der Kaiser ja auch geritten, hier waren immer Pferde. Und so, ja. Da waren drei Herrschaften und 100 Gärtner. Und dann nachher war es umgekehrt, ja. Also 5 Gärtner und 30, 40 Leute, die ständig ritten. Wohltuend ist es, unserem kleinen Weg Richtung Dampfmaschinenhaus zu folgen. Einem Weg, der von Eisbein und seinem Team in den letzten Jahren wiederhergestellt werden musste. Denn hier entlang verlief der Grenzstreifen. Eisbein zeigt auf kleine Sandanhäufungen am Wegesrand. Für mich kleine, zufällige Sandburgen, wie von Kinderhand hingeschaufelt. Das seien noch Überreste des sogenannten antifaschistischen Schutzwalls. Für Gartendenkmalpfleger oder allgemein für Restauratoren ist es immer eine Konzept- und Gewissensfrage, welche Schichten man stehen lässt und welche man zugunsten ursprünglicher Strukturen wieder abträgt. Oben auf dem Berg seien auch noch Schützengräben aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Oder auf dem Weg neben dem Schloss hoch zur bereits abgetragenen Walter-Ulbricht-Akademie 2 DDR-Laternen. Sie spenden den gegenwärtigen Bauarbeiten Licht. Nur deshalb stehen sie noch dort. Danach werden auch sie abgerissen und nicht unter Denkmalschutz gestellt. Sie bekämen sonst eine, wie Eisbein findet, unnötige Bedeutung. Und Sandanhäufungen von Schützengräben oder Grenzanlagen werden auch nicht unter Plexiglas für die Nachwelt konserviert. Mittlerweile sind wir am Dampfmaschinenhaus angelangt. Eine nach Plänen von Ludwig Persius entstandene neogotische Burg, direkt an der Klinika Lake gelegen. Ein entzückendes Gebäude, das mit seinen Zinnen, Türmchen und Erkern ein architektonisches Kleinod darstellt. Durch den Bau dieses Gebäudes hatte Pückler die Widrigkeiten der Wasserversorgung des Parks beseitigt, an denen Linné gescheitert war. Auch erlaubte es ihm den Betrieb von Wasserspielen. Denn Wasser in allen Variationen, vorausgesetzt man könne es sich leisten, erhöhe unendlich den Reiz einer Landschaft, schrieb er in seinen Andeutungen über Landschaftsgärtnerei. Die zum Teil weiß getünchten Wände des Maschinenhauses erfreuen mich. Wirkt das Gebäude dadurch gleich freundlicher? Es sei nur eine vermeintliche Freundlichkeit, erwidert Eisbein sofort, denn ihr wahrer Grund war todbringend. DDR-Grenzsoldaten sollten durch den so hergestellten Kontrast Flüchtende, die nächtens am Maschinenhaus vorbei zum anderen Ufer, also nach West-Berlin wollten, schneller sehen und stoppen können. Überhaupt war das Dampfmaschinenhaus der DDR-Führung ein Dorn im Auge, versperrte es doch die schusssichere Weitsicht. Hinzu kam, dass es einem Klempner gelungen war, die Wartungsarbeiten an der im Wasser befindlichen Pumpe erfolgreich für seine Flucht zu nutzen. Die DDR entschied sich, das Gebäude wegzusprengen. Doch einen Persius-Bau direkt vor den Augen der westdeutschen Presse in die Luft zu jagen, schien letzten Endes selbst den DDR-Verantwortlichen keine so gute Idee. Der Befehl ist nicht zurückgenommen worden, der ist ausgesetzt worden. Die Sprengung ist ausgesetzt worden. Man hat es nicht gleich gemacht. Und dadurch hat er überstanden, ja. Es ist bekannt, dass Pückler war ja ein großer Verehrer von Weber, Karl Maria von Weber. Ja, das ist in Branitz gibt es ja extra eine Wolfsschlucht, raffinierte Geschichte. Da hat er, durch den, die Hügel sind ja alles durch. Wir gehen weiter die Anhöhe hinauf Richtung Schwarzes Meer, das ich unbedingt sehen will, als wir unversehens im Regen stehen. Ja, der Regner, der uns hier ein bisschen davon schießt. Und fröhlich fragt er, ob ich den großen Klang des Gartens höre. Denn mit einer Landschaft verhalte es sich wie mit Orchestermusik. Kenner hörten deutlich den Einsatz der Geigen, Flöten oder Hörner heraus. Laien nehmen sie nur als Ganzes wahr. Und doch genießen beide. So sei es auch hier. Eine Blutbuche oder eine kanadische Pappel als Solitär in das Bild gestellt, setze einen starken Akzent. Und ein wasserspeiender Geysir binde automatisch die Aufmerksamkeit der Besucher. Beide seien ein Fortissimo und machten es dem ungeübten Spaziergänger, der sich auf das geradeauslaufen konzentriere, unmöglich, die Einsätze der anderen Instrumentengruppen im Piano oder im Pianissimo wahrzunehmen. Der geübte, aufmerksame Spaziergänger jedoch könne auf einem Weg wie diesem etwas ganz Besonderes erleben. Eine schwingende, eine oszillierende Landschaft. Ich solle nur langsam gehen und genau hinschauen, wiederholt Eisbein immer wieder und eilt voraus. Sein lässig bequemes Outfit erinnert mehr an einen Schlafanzug als an Straßenbekleidung. Ich gehe, langsam. Ein Schritt, ein kleiner Hügel taucht in der Ferne auf. Ein nächster, zum Greifen nahe wirkt er jetzt. Doch schon beim übernächsten ist er verschwunden. Und beim darauffolgenden tanzt die Mulde, eingebettet zwischen einer Kuppe und einer Platane. Ihr Tanz dauert vielleicht bis zum Schritt darauf. Pückler, der große Meister kleiner Wege. Für ihn unsichtbare Führer, die den Beschauer unbemerkt zu den schönsten Aussichten leiten und die einen Garten, einen Park oder eine Landschaft größer und geheimnisvoller erscheinen lassen. Und wie nebenbei führt er den Besucher durch eine Bildergalerie, die ihre Exponate zu einem einzigen großen Werk vereint hat. Eisbein blickt hinunter zur Havel und zeigt fasziniert auf die Kante zwischen Grün und Wasser. Eine ganz, ganz ruhige Linie sei das. Allein diese Kante gärtnerisch herzustellen, zeuge von der ungeheuren Meisterschaft ihres Schöpfers. Der von Lené und Pückler angelegte Fernblick aber hinüber zum anderen Ufer, zum Glienicker Horn, sei, so Eisbein, durch seine Nachwendebebauung zu einer kräftigen Dissonanz verkommen, die mit äußerster Brutalität in das Gesamtkunstwerk einbreche. Die Leute, die da drinnen wohnen, die können natürlich auf Welterbe gucken. Schön für sie, für die Bewohner, dass sie hier auf den Park gucken können. Aber die Transparenz, dass der Hügel auf der anderen Seite nicht mehr so erlebbar ist oder noch schlechter erlebbar ist, das ist der Kaufpreis. Aber der Kaufpreis wird nicht bei den Schlössern und Gärten und nicht beim Welterbe entrichtet. Der Kaufpreis wird bei der Stadt entrichtet oder bei dem Investor. Also das haben wir. Welterbe hat nichts davon, hat nur eine Zerstörung. Aber naja. Karl Eisbein protestierte vergeblich gegen die Bebauung mit Stadtwillen. Wir werden sehen, wie das Weltkulturerbe so in Potsdam behandelt wird. Ich sehe sehr schwarz. Ja, wir klagen mit Recht über die Zustände im Irak, in Syrien und so, wie der IS da mit dem Welterbe umgeht. Aber für mich ist es die gleiche Denkweise, wie man in Potsdam damit umgeht. Das Auge muss man schulen. Man sieht nur das, was man weiß. Geheimnisse einer Landschaft, eines Landschaftsgemäldes. Die Gartenpoeten wussten, dass ihre Anpflanzungen erst in gut 150 Jahren zur vollen Entfaltung kämen, dass sie ihr Kunstwerk somit selbst nie erleben würden. Auch, dass sie natürlich keine Möglichkeit mehr haben werden, einzugreifen, wenn nachfolgende Generationen es zerstörten. Ja, für mich ist der Garten an manchen Tagen fremd, vollkommen fremd. Andererseits halte ich es immer für wichtig, und das bedauere ich ja bei meinen ganzen Kollegen, dass sie nicht drin wohnen in den Arbeitsgebieten. Ich halte es für ganz wichtig. Man muss auch im Mondschein durchgehen. Man sieht ganz anders im Dunkeln oder früh morgens oder abends, bei niedrigem Sonnenstand oder wenn im Winterhalbjahr die Bewölkung am Horizont abends leicht aufreißt und dann der schmale Streifen des Sonnenabendlichtes dann durchkommt. Und dann ist ja meist sehr klare Luft. Dann sieht man Dinge am Horizont durch die verwilderten Parkanlagen durch, Strukturen, die man am Tage nicht sehen kann. Das Auge ist ja selbst ein geschultes Auge hat Schwierigkeiten mit den Raumtiefen, das mal zu sehen. Also man kann das bewusst lernen auch, aber was ich auch hier gelernt habe, ist das Erkennen von Relief und Bodenbewegung. Ja, das Relief ist ja an vielen Stellen, gerade in der Schlossumgebung, künstlich verändert worden. Und das zu sehen, also da kommt dann wieder das, na, sagen wir mal ein bisschen, gucke so lange hin, bis ich was sehe. Als Karl Eisbein, noch keine 30, 1972 seine Arbeit als sogenannter Fachbereichsleiter im Park aufnahm, verantwortete er einen Traktor, ein Pferdegespann, eine Motorsäge, 6 Mitarbeiter und eine Gespannführerin. Das Gelände betrug ungefähr 2/3 des heutigen Parks bis zum Schild Grenzgebiet. Um Rekonstruktion ging es noch gar nicht. Es ging erstmal die Verwilderung zurückzudrängen. Ahorn, gerade Spitzahorn, wenn der sich aussamt und ein bisschen Licht hat, dann bedeckt er gleich Riesenflächen und schattiert den Boden so stark, dass dann wieder in den Kronentraufen des aufwachsenden Ahorns wieder neue Ahornsämlinge hochkommen, weil der unter Schattendruck sehr gut wachsen kann. Rotbuchen natürlich auch, aber vornehmlich Spitzahorn. Und der hat hektarweise schon den Park gefangen genommen. Der Park Babelsberg, nicht nur in Geiselhaft der Grenztruppen, sondern auch des Ahorns. Überall sei er durch das Dickicht gekrochen, sagt Eisbein, um zu sehen, um zu verstehen. Und behutsam wie der Restaurator einer alten, wertvollen Geige habe er einzelne Bäume und ihre Äste geprüft, Steine unter die Lupe genommen und, soweit vorhanden, Pläne studiert. Viele waren das nicht. Der größte Teil der Gartenunterlagen für Babelsberg war in der Generalgartenintendantur im Berliner Stadtschloss archiviert gewesen und im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Zum Glück fand man auf dem Dachboden des Hofgärtnerhauses hier in Babelsberg eine Mappe mit Plänen, sagt Eisbein. Darunter auch der wichtigste, der sogenannte Hoppe-Plan von 1880. Aber noch immer gelte es, Briefwechsel oder Tagebucheinzeichnungen ausfindig zu machen und auszuwerten. Ja, wenn ein Baum in der Nachbarschaft steht, kann er da keine Äste entwickeln. Also jedenfalls die Eiche macht das. Die ist ein Lichtbaum, die reagiert auf Nachbarn. Wenn so Licht nach der anderen Seite hat, dann wächst er krumm. Und so kann man am Baum ihre Entwicklung durchaus ablesen. Dass er sich bäuchlings auf Wege gelegt habe, um Höhenparallelität und ursprüngliche Kurvenverläufe zu erkennen, oder eine Feuerwehrleiter am höchsten Punkt des Parks aufstellen ließ, um sich klarer zu werden, wie die Alten ihre Sichtbeziehungen angelegt hatten, um vielleicht damit auch ein besseres Gefühl von der Lenéischen Vision eines Potsdamer Arkadiens zu bekommen, ja, das alles stimme. Er nickt und lächelt stolz. Der Park ist Eisbeins Leidenschaft. Er ist sein Leben. Darauf muss man erst einmal kommen, eine über 20 Meter hohe Feuerwehrleiter aufzustellen, um über Wildwuchs und Wachtürme hinweg die Baumkronen des 5 Kilometer entfernt gelegenen Pfingstberges zu begutachten. Aber Eisbein wäre nicht Eisbein, hätte er nicht genau diese Idee gehabt und wäre er nicht anschließend zum Pfingstberg gefahren, um die Äste einer noch genaueren Prüfung zu unterziehen. Auf der Feuerwehrleiter stehend habe er nämlich festgestellt, dass es eine Einsenkung in den Baumkronen gab, dass alle Bäume einheitlich in einer bestimmten Höhe kandelaberartig auseinandergingen. Beim Aufarbeiten dieser kandelaberartig auseinandergehenden Baumkronen, da kann man dann genau zählen, wann ist denn das passiert, wann die seitlichen Austriebe dann kamen, wann kamen denn die Kandelaber. Die sind ja jünger als der Stamm, wesentlich jünger. Und da kann man dann in der Differenz der Jahrgangszahlen dann genau sagen, also dann und dann ist der gewachsen. Na ja, gut, plus minus 2-3 Jahre war der Genauigkeit. Heute würde man das natürlich alles noch penibler dokumentieren. Und wenn man 3 Leute hat, 4 Leute, 5 Leute maximal, und selber sägen muss, dann schafft man sowas meist nicht. Und dann beim Spalten von solchen Hölzern, da kann man natürlich im Baum dann sehen, wenn da Äste so schön glatt abgesägt sind. Man sieht es außen an der Narbe noch, an der Überwallungsnarbe unter Umständen, Aber wenn man sie aufspaltet, dann sieht man den eingewachsenen Aststummel, eine saubere Trennung. Und dann kann man zählen. Man kann den Ast, der eingewachsen ist, kann man die Jahrringe zählen. Dann weiß man also, wie alt der ist. Und der Zuwachs, der zeigt bis heute rückwärts, wann es passiert ist, wann der Ast abgesägt worden ist und wie alt er damals war. Ein Foto aus einem Familienalbum, das ein Babelsberger Blumenhändler den Gartenrestauratoren geschenkt hatte, bestärkte Eisbein in seiner Annahme, dass einst eine Weitsicht, eine Sichtbeziehung zwischen den beiden Anhöhen angelegt worden war. Dieses Foto, 1935 von der Viktoriahöhe im Park Babelsberg Richtung Pfingstberg aufgenommen, zeigte die dortigen Bäume in relativ niedriger Höhe. Die Bäume, fügt Eisbein an, wurden erst geköpft, nachdem sie 8 Meter in die Höhe gewachsen waren und dann immer wieder nachgeschnitten. Und dann haben wir in den Jahren Winter 75, 76 dort 300 Eichen fällen lassen. Also heute schon würde sich an jeder Eiche jemand anketten. Jedenfalls haben wir damit die Sichtbeziehung Pfingstberg, linke Säule Pfingstberg wiederhergestellt. Und 300 Eichen also. Sei es drum. Heute genieße ich den grandiosen Weitblick von Park Babelsberg über die Havel auf den Pfingstberg. Das nächste Mal, so ich auf dem Pfingstberg stehe und zum Park Babelsberg hinüberschaue, den umgekehrten. Und egal aus welcher Perspektive ich über die Havel in die Ferne blicke, ich werde ein Gemälde betrachten. Ein Landschaftsgemälde mit einem sanften, beruhigenden Bildhintergrund. Schritte weiter noch. Die Insel Potsdam, ein einziger großer Landschaftsgarten. Der Gartenpoet Peter Joseph Lenné hatte beharrlich diesen Ansatz verfolgt. Ja, wenn man mittendrin steht, muss man nach links nicht alles sehen können. Ja. Es gehört zu den traurigen und schmerzhaften Momenten in Eisbeins Leben, als er Zeuge der Zerstörung dieses Kunstwerks werden musste. Das musste, habe ich auch mit ansehen müssen, wie die Planierraupen hier für den zweiten Kontrollweg und für die Hundelarvenanlage hier durchfuhren, die unterhalb der, von der Blutbuche, etwa in dem Bereich, wo jetzt die große Pappel steht, da sind die mit Planierraupen langgefahren. Und ich habe dann, mal hier gestanden, habe dann bei mir gedacht, pass auf, wo sie die Erde hinschieben, damit es deinen Nachfolgern sagen kannst, wo die Erde liegt, wenn sie es wieder zurück transportieren wollen. Ein subversiver Gedanke in der damaligen Zeit, nicht daran zu glauben, dass eine durch Stacheldraht und abgerichtete Schäferhunde eingesperrte Gesellschaft der anderen, in denen sich Menschen frei bewegen können, überlegen sei. Naja, bin ja nur selber in die Verlegenheit gekommen, das mit anzuweisen. Das hätte ich ja damals nicht gedacht. Nach 1961 wurden auch im Park Babelsberg die Grenzanlagen immer weiter, immer perfekter ausgebaut. Grenzzaun, gehakter Todesstreifen, auch Stalinrasen genannt, Signaldraht, Hundelaufanlage, Kolonnenwege. Unterhalb des Hanges war ja alles, was da an Bäumen stand, abgesägt worden, damit man da freies Licht und Schussfeld hatte. Wie Lenné und Fürst Pückler ging es auch der DDR-Führung um weite, ungehinderte Sichten. Allerdings aus anderen als ästhetischen Gründen. Die Grenzer fuhren hier den Berg runter, und um dann unterhalb der Blutbuche die Hunde zu füttern in der Hundelaufanlage. Die mussten ja dann auch versorgt werden, die Hunde. Das fuhren sie da am Zaun lang und dann drüben wieder raus. Einmal sei ein Schäferhund durch ein Loch im Zaun geflohen und ihm zugelaufen. Vielleicht habe der ja in den Westen fliehen wollen und dabei die falsche Richtung genommen, meint Eisbein augenzwinkernd. Um jedenfalls unnötiges Theater mit den Dienstherren und den Grenztruppen zu vermeiden, habe er den Desertierten einfach in sein Loch zurückgelotst. Wenn historische Ereignisse so etwas Unnatürliches wie die Teilung in Ost und West hervorbrächten, seien sie selten von langer Dauer. Mit diesem Bewusstsein sei er groß geworden. Und aus dieser Gewissheit heraus habe er gelebt und gearbeitet. Die DDR sei für ihn immer nur ein Zeitabschnitt gewesen. In seiner Dienstwohnung stehe noch ein Tisch, der sich seit über 150 Jahren in Familienbesitz befinde. Und so fühle er sich ebenfalls als Teil einer Kultur und eingebettet in die gesamtdeutsche Geschichte. Ein englischer Landschaftsgarten zeichnet sich aus durch einen sogenannten Pleasure Ground, ein Bowling Green und einen Approach. Und auf diesem stehen wir nun. Es ist der Hauptzufahrtsweg des Schlosses, wo sich zu DDR-Zeiten der Grenzzaun des ersten Kontrollweges befand. Bis dahin ging Eisbeins Arbeitsgebiet, aber er konnte noch über den Zaun hinwegsehen und den Pleasure Ground oder was davon übrig geblieben war, studieren. Fürst Pückler hatte ihn als ausgedehnte Wohnung bezeichnet. Weiter unten liegt der mit Tudorbogen gestaltete Laubengang mit der heute wieder bezaubernden, da restaurierten Rosentreppe. Sie fiel dem zweiten Kolonnenweg zum Opfer. Dafür wurde Platz gebraucht, meint Eisbein frostig. Mit romantischen Rosenranken habe man nichts anfangen können. Na, da hat man dann den Laubengang der Rosentreppe dann mit Schweißbrenner abgeschweißt und das zerlegt, das Ganze, und dann verschrottet. Die Tür unten hat man gelassen und anschließend ist dann das ganze Gelände mit Planierraupen zugefüllt worden, also obere Drittel der Treppe. Und ich habe hier hinterm Grenzzaun gestanden und war an einem Sonnabend und habe dann zugucken dürfen, hier, wie das hier zerstört wurde. Alle Versuche, originale Teile der schmiedeeisernen Konstruktion zu sichern, scheiterten. Jahre später. Als wir die Treppe wieder ausgruben, fanden sich doch auf der einen Seite dann doch noch von jedem Wichtchen Stück, bis auf den Tudorbogen. Den haben wir nur nach Fotos rekonstruieren können. Aber sonst fanden wir alle Einzelteile. Bis hin auf die kleinen Konsolen, wo der Tudorbogen dann oben drin steckt. Da kullerte hier in der Gegend eine halbe noch rum, die ich dann durch Zufall gefunden habe. Es ist wirklich eine unwahrscheinliche Situation, aber naja. Eisbein stehen die Tränen in den Augen. Er sei nah am Wasser gebaut, sagt er entschuldigend. Im Juli 1989 verliert Eisbein seine Arbeit als Gartendenkmalpfleger hier im Park. Er habe seine Fähigkeit zu führen verlernt, wirft man ihm vor. Die friedliche Revolution im November 89 verändert natürlich alles. Und ab August 1990 verantwortet Eisbein wieder die Rekonstruktion des Parks. Von einer Poesie des Mauerfalls will er nichts hören. Das dauert ein bisschen, weil ja der Ahornwildwuchs ja im Grunde genommen keinen Durchblick zuließ. Man konnte ja kaum durch an manchen Stellen. Vielleicht gibt es Menschen mit absolutem Blick, bemerke ich, wie es Menschen mit absolutem Gehör gibt. Eisbein und ich stehen am Pleasure Ground mit seinen bunten Teppichbeeten. Es ist heiß geworden und regelmäßig speit weiter unten der Geysir seine Wasserkaskaden in die Luft. Jemand mit absolutem Blick könne erfassen, mit welchen Mitteln und Formen ein Künstler sein Kunstwerk geschaffen hat, könne also mühelos ein Gemälde oder einen Park wie diesen hier nachzeichnen oder bauen. Er könne das auf keinen Fall, sagt Eisbein. Für ihn sei einmal gesehen, nicht gesehen. Seinen Blick, das heißt die Fähigkeit zu sehen und zu verstehen, den habe er lange schulen müssen. Schon als Kind habe er bei den Ausgrabungen in seinem Heimatort Jericho in Sachsen-Anhalt dabei gesessen und Fugenbilder und Mauerwerk wieder und wieder betrachtet. Und allein durch diese ständige Übung habe er sehen gelernt. Er sei auch ein unüblicher Gartenpfleger. Ein unüblicher. Nicht, dass ich das in Abrede gestellt hätte, aber da er es mehrfach wiederholt, frage ich dann doch nach. Etwas peinliche Geschichte. Weil ich die Blumenbeete, erstmal die Wege und später die Blumenbeete mit Methoden suchte, die die Archäologen normalerweise für sich beanspruchen, will ich nicht sagen, aber eigentlich üblich sind bei Archäologen, Schnitte zu machen und was stehen zu lassen und dann in der Verfärbung zu sehen, wo die Blumenbeete lagen. Wo also was gewesen war. Wo die Wege verliefen, die Wasserfälle, die Bachläufe, wo anmutige Hügel in die Landschaft hineingesetzt wurden und oder ein Meer. Und wie das Ufer eines Meeres aussah, ob es Inseln hatte und wenn ja, wie sie aussahen und so weiter. Eisbein arbeitet mit der für die Archäologie typischen Grabungstechnik der Schnitte, was die behutsame Freilegung von Erdschichten meint. Also erstmal eins, er guckt einen Stein aus der Erde und mein Chef sagt, dann stört doch bloß beim Rasenmähen. Und beim, naja, da habe ich dann, bevor ich den wegmache, da habe ich doch nachgegraben. Und hätte ja vielleicht gereicht, mit dem Fuß dagegen zu treten, dann wäre er weg gewesen. Aber ich habe dann nachgegraben, wenn sowas rauskommt aus der Erde, wer weiß. So ein bisschen Archäologie im Hinterkopf. Naja, dann stellte sich heraus, dass ein Becken war. Naja, dann guckt man auf den Plan. Und findet genau dort kleine Kreise eingezeichnet. Kleine Kreise als Zeichen für Blumenbeete. Und da, wie sich später herausstellt, Pückler dafür gemauerte Becken verwendet hatte, gab dieser unauffällige Stein dem Gartendenkmalteam wesentliche Aufschlüsse über Lage, genaue Größe und Form. Unten offen, dass das Wasser absickern kann, aber von der Seite aus Mauerwerk drumherum und damit Wurzeln von der Seite nicht reinwachsen können. Mein Wunsch, nun endlich das Schwarze Meer zu sehen, das oben auf dem Berg liegen soll, wird schmunzelnd mit einem kleinen Umweg beantwortet. Der Weg, den Eisbein dazu einschlägt, stammt noch aus Zeiten, in denen es die Walter-Ulbricht-Akademie gab und werde aufgegeben, sobald die vielen Hässlichkeiten, die mit ihr einhergingen, endgültig eliminiert seien. 15 Gebäude mit Festsaal, Mensa, Ärztehaus, Turnhalle, Sauna. Das Areal war genauso groß wie der gesamte Grenzbereich. Dass daraus jemals wieder ein Park werden könnte, daran habe er zutiefst gezweifelt. So hoffnungslos sei alles gewesen. Wir gehen weiter. Ja, man sieht ja hier ein Buchenmast, ja, und schon sprießen überall die Buchen. Ja, in manchen Gegenden stehen die Buchen wie Haare auf dem Hund. Unser Weg Richtung Meer führt uns nun an der Südseite des Parks entlang. Noch immer vermittelt diese den leisen Eindruck, sie gehöre gar nicht zum Park, sondern sei ein natürlich gewachsenes Waldstück. Man könne nur hoffen, sagt Eisbein, dass die vor uns liegende Friedensperiode mindestens so lang anhalte wie die hinter uns liegende. Ein Park brauche Zeit. Seine Kollegen aus den 20er Jahren, also zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, hätten es nicht geschafft, in der kurzen Friedensperiode dieses Stück hier zu bearbeiten. Diese 10 oder 15 Jahre zwischen den Weltkriegen hätten dafür einfach nicht ausgereicht. Man habe sich damals auf das Notwendigste beschränken müssen. Aber deswegen muss man eben halt trotzdem also so schnell wie möglich eben jetzt wieder arbeiten, damit die Verwilderung nicht den Bestand zerstören. Die alten Bäume, die Eichen, wenn die bedrängt werden durch Ahorn und Buchen, die Buchen und Ahorn, die wachsen durch die Eichenkronen durch. Die haben da kein Problem mit und bilden oben drüber ihre Schirme, Kronen aus und alles, was runter ist, das stoppt ab. Und das ist, ja Gott, auch das hat man erst, haben wir erst lernen müssen, so, wie da die Folgen sind. Vorbei an einem Haufen Steine aus Schlacke hergestellten künstlichen Felsbrocken, die hier wahrscheinlich für die Rekonstruktion von Wasserfällen zusammengetragen wurden und die für mich auch auf den zweiten Blick hin sehr echt aussehen, wie richtiger Naturfels, stehen wir plötzlich oben auf dem Berg. Und vor uns liegt, nein, nicht das Schwarze Meer, sondern eine Baugrube. Die Baustelle vom Schwarzen Meer. Nur etwa einen Meter tief, mit Bagger und ohne Wasser. In der Mitte der Grube eine Erhöhung mit Apfelbaum, eine von Pücklers früheren Inseln. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt, sage ich. Eisbein lacht. Noch in diesem Jahr werde das Meer Wasser bekommen, über eine Art Bypass. Ja. Bei Pückler in Branitz ist ein schwarzer See. Er konnte ja nicht, wenn der König hier ein schwarzes Meer hat, damals war er noch nicht König, nee. Prinz von Preußen, also Zweiter im Staate, konnte er seinen See in Branitz nicht Schwarzes Meer noch nennen, das ist ein Schwarzer See, ein bisschen kleiner. Und hier im Klinike ist ein düsterer Teich. Und dahinter steckt die Metapher oder das Wort der See in der Waldeinsamkeit. Und das ist ja eine Metapher, die sich ja durch die Romantik durchzieht. Also angefangen von Schubert-Liedern. Also hier hat mich natürlich besonders inspiriert auch der gibt das Schubert-Lied. Lass mal jetzt. Also, komm noch drauf. Und wo denn die Ost-West eine Rolle spielt. Auf den Wassern zu singen. Auf den Wassern zu singen. Das ist das Wort. Ja. Oder auf dem Wasser zu singen. Ja. Das ist. Ja. Also das ist so für mich so der Hintergrund für das Schwarze Meer. Ein paar Wochen später. Eisbein behält recht. Das Schwarze Meer ist oben auf dem Berg. Nun mit Wasser gefüllt und voll von fröhlich herumspringenden Fischen. Ein gartenkünstlerisches Trompe-l'œil, Pücklers geschickte Linienführung, macht es möglich. Vier hinreißende, kleine, geschwungene Inselchen lassen sich sanft vom Wasser umspülen. Eine trägt stolz besagten Apfelbaum. Eine Anspielung auf eine Geschichte des dänischen Märchendichters Martin Andersen Nexø, der eine Zeit lang in Potsdam lebte. In der einen Geschichte schreibt er, dass ein Schwan flog über einen See in der Waldeinsamkeit und ließ auf einer Insel, auf der ein Apfelbaum steht, ein goldenes Ei fallen. Das Schwarze Meer ist oben auf dem Berg. Mit Karl Eisbein durch Park Babelsberg. Ein Feature von Heike Tauch. Niemand kann sich erinnern, ob das Schwarze Meer nach dem Tod von Kaiserin Augusta noch einmal Wasser geführt hat. Wahrscheinlich nicht. War auch damals eine Kostenfrage. So mussten über 100 Jahre vergehen, bis wieder ein Ort entstehen konnte, an dem die Seele Ruhe in Schönheit findet. Es sprach Claudia Jahn. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Katrin Fidorra. Regie Heike Tauch. Bloß, das ist ja ein Lebenswerk, in dem ich lebe. Und darüber zu berichten, ist natürlich eine Menge Arbeit. Das verlangt viel Zeit und Geduld. Und ich weiß nicht, wie weit das so rüberkommt, was einem dann so da bewegt oder bewegt hat. Das war's. Gut. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.